Ich rechnete fest damit, früher oder später auf ein plattgefahrenes Kaninchen oder Gürteltier zu treffen, möglicherweise auch auf ein entlaufenes Kätzchen oder einen vorwitzigen Welpen. Es war aber kein Tier, es war Ellie. Sie lag neben dem Briefkasten rücklings auf dem Boden. Der Zwillingsbuggy war am Ende der Auffahrt umgestürzt, Shorts und Shirts der beiden Jungen wie ausgespien auf dem Muschelkies. Schon ein halbes Dutzend Geier drängten sich missgünstig herumhüpfend um die Frau und pickten nach Kräften an ihren Armen und Beinen und an ihrem Gesicht. Nur das Picken die Sache nicht ganz traf. Sie rissen mit ihrem großen Schnabel ganze Fleischfetzen heraus. Einer, ein großer Truthahngeier, Lebendgewicht bestimmt 2 Kilo, rupfte so gierig an ihrem freiliegenden Oberarm, dass die Hand zappelte, als ob sie mir zuwinkte. Einen Moment lang stand ich wie gelähmt da, dann ging ich mit wild rudernden Armen und viel Gebrüll auf die Aasfresser los, um sie zu vertreiben. Einige flatterten tatsächlich auf ihre unschöne Art davon, aber die meisten hüpften nur unbeholfen auf die andere Straßenseite. Der eine an Ellies Oberarm tat nicht einmal das, sondern zerrte weiter am Fleisch und wollte einfach nicht von seiner Beute ablassen. Wenn ich da nur Ellies Schlangenstock gehabt hätte oder noch besser einen Baseballschläger. Aber jedes Kind kennt den Spruch über das Wörtchen »wenn«. Immerhin sah ich einen abgefallenen Palmwedel, nahm ihn und fuchtelte damit. »Weg da, verschwinde«, brüllte ich, »hau ab, du Arschloch!« So ein trockener Palmwedel wiegt eigentlich gar nichts, doch zumindest lässt sich damit ein bisschen Lärm erzeugen. Ein letztes Mal riss der Geier an Ellie, dann machte er sich flügelschlagend davon, ein dickes Stück von ihrem Oberarm im Schnabel. Als er dicht an mir vorbeiflog, traf mich der Blick aus diesen schwarzen Augen, die zu sagen schienen, »Dein Gesicht merke ich mir, du kommst auch noch dran.« Ich schlug nach ihm, traf aber nicht. Ellie war zweifellos tot, trotzdem kniete ich mich neben sie, um sicher zu gehen. Ich bin ja nun schon alt, und da heißt es, dass der Gedächtnisapparat, Alzheimer und Demenz hin oder her, auch so schwächelt. Macht den besockten, hagern Pantalon und so weiter. Aber ich werde wohl nie vergessen, was diese Leichenfledderer der netten Dame angetan haben, die nichts weiter verlangte als die Illusion, ihre vor Zeiten verstorbenen Kinder wären noch am Leben. Der Frau, die mir Haferplätzchen brachte und die jetzt mit offenem Mund und so ganz ohne Unterlippe aussah, als fletschte sie mich im Tode an. Die Geier hatten sich auch die halbe Nase und beide Augen geholt, stattdessen starrten mich schreckweit 2 blutige Höhlen an. Ich stürzte an den Straßenrand und erbrach das Toasty und den Morgenkaffee, danach kehrte ich zu dem Leichnam zurück. Nicht, dass ich das wollte, am liebsten wäre ich zu Gregs Haus gerannt und das so schnell, wie mich meine eingerosteten Beine trügen. Aber wenn ich das täte, würden die Geier zurückkehren und ihr begonnenes Mahl fortsetzen. Einige zogen Warteschleifen am Himmel, aber die meisten hockten in den Kasuarinen und Palmetto-Palmen und wirkten wie ihr eigenes Klischee, die Horrorversion einer Witzzeichnung im New Yorker. Ich hatte zum Glück das Handy dabei und wählte die Notrufnummer. Ich gab durch, was vorgefallen war, und sagte, dass ich vor Ort bleiben werde, bis die Polizei eintreffe. Vermutlich würden sie auch den Rettungsdienst losschicken. Viel Erfolg dabei. Ich wünschte, etwas zu haben, womit ich ihr verstümmeltes Gesicht abdecken konnte, aber dann fiel mir ein, dass genau so etwas ja vorhanden war. Ich richtete den Kinderwagen auf, buxierte ihn vor den Wall aus Rhododendron und Meertraube an der Seite und sammelte die beiden T-Shirts ein, die verstreut auf dem Boden lagen. Eines davon breitete ich über das, was von ihrem Gesicht übrig war. Was mich jetzt noch störte, waren ihre gespreizten Beine und das bis zu den Oberschenkeln hochgerutschte Kleid. Zwar wusste ich aus dem Fernsehen, dass man eine Leiche vor Ankunft der Polizei nicht bewegen sollte, aber scheiß drauf, dachte ich mir, und legte ihre Beine parallel nebeneinander. Auch an ihnen hatten sich die Geier bereits zu schaffen gemacht. Bei den roten Hackspuren musste ich an Schlangenbisse denken. Ich nahm das 2. Shirt und breitete es über den Unterschenkeln aus. Ein schwarzes Shirt, das andere war weiß, aber beide trugen denselben Aufdruck. Ein Zwilling wie nur einer. Ich setzte mich neben sie, wartete auf die Polizei und wünschte mir, ich wäre nie nach Rattlesnake Key gekommen. Laut Mr. Ito war Dumaki die Geisterinsel, aber Rattlesnake übertraf selbst das. Und wenn auch nur aus dem einen Grund, dass Rattlesnake noch existierte. Die Auffahrt des Bell-Anwesens war von größeren Muscheln gesäumt, ich hob ein paar auf und benutzte sie als Wurfgeschosse, sobald einzelne Geier wieder ihr Glück versuchten. Leider traf ich nur ein einziges Mal, aber das schmerzvolle Krächzen des Tiers war höchst befriedigend. So wartete ich auf die Polizeisirenen, ich vermied es, die tote Frau mit den T-Shirts über Gesicht und Beinen anzusehen und dachte lieber an Haferplätzchen und eine Reise nach Providence 10 Jahre zuvor.